Und wie sie herankommen gegen Jerusalem und gegen Betania beim Ölberg, schickt er zwei von seinen Jüngern ab und sagt zu ihnen, geht hin in das Dorf euch gegenüber, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen ist, das bindet los und bringt es her. Und wenn jemand zu euch sagt, was tut ihr da? So sagt, der Herr bedarf seiner, er schickt es gleich wieder hierher zurück. Und sie gingen hin und fanden das Füllen gebunden bei der Türe außen gegen die Gasse, und machen es los. Und etliche von den Umstehenden sagten zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie aber sagten zu ihnen, wie Jesus sie angewiesen, und sie ließen sie machen. Und sie bringen das Füllen zu Jesus, und legten ihre Oberkleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Büschel, die sie aus den Feldern abhieben. Und die vorausgingen sowohl als die nachfolgten, riefen alle, Hosianna, gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt, Hosianna in der Höhe. Und er ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und nachdem er sich überall umgesehen, da es schon spät an der Zeit war, ging er hinaus nach Betania mit den 12. Und am folgenden Tage, als sie von Betania ausgezogen, hungerte ihn. Und er sah von weitem einen Feigenbaum, der Blätter hatte, und trat herzu, ob er etwas auf demselben finde, und wie er hinkam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nie mehr in Ewigkeit soll jemand von dir Frucht essen. Und seine Jünger hörten es. Und sie kommen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel eingetreten, fing er an auszutreiben die im Tempel verkauften und kauften, und warf die Tische der Wechsler sowie die Bänke der Taubenverkäufer um, und ließ niemand ein Gefäß durch den Tempel tragen, und er lehrte sie also, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Betthaus heißen bei allen Völkern? Ihr aber habt es zur Räuberhülle gemacht. Und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten hörten es und sannen, wie sie ihn umbrächten, denn sie fürchteten ihn, denn alles Volk war betroffen über seine Lehre. Und wann es Abend wurde, pflegten sie aus der Stadt hinauszugehen. Und als sie frühmorgens vorbeizogen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von der Wurzel an. Und Petrus erinnerte sich und sagte zu ihm, Rabbi, siehe der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sagt zu ihnen, habet Glauben an Gott. Wahrlich ich sage euch, wer zu diesem Berge sagt, hebe dich weg und stürze ins Meer, und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, das, was er spricht, geschieht, dem wird es zuteil werden. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubet nur, dass ihr es empfangen, so wird es euch werden. Und wenn ihr euch zum Gebete stellt, so vergebet, was ihr gegen irgendjemand habt, damit auch euer Vater in den Himmeln euch eure Übertretungen vergebe. Wenn aber ihr nicht vergebet, wird auch euer Vater in den Himmeln eure Übertretung nicht vergeben. Und sie kommen wieder nach Jerusalem, und als er im Tempel herumging, treten zu ihm die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten, und sagten zu ihm, in welcher Vollmacht tust du das? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, das zu tun? Jesus aber sagte zu ihnen, ich will euch etwas fragen, antwortet mir, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst, sagen wir, vom Himmel, so sagt er, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Aber sollen wir sagen, von Menschen? Da fürchteten sie das Volk, denn alles hielt von Johannes, dass er wirklich ein Prophet sei. Und sie antworteten Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus sagt zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue.